Das nationale Arbeiter-Sportfest zum Tag von Songun ging zu Ende. Auf der Abschlussfeier, die am 25. August in der Basketballhalle in der Zhongzhunstraße in Pyongyang stattfand, wurden die Rangordnungen in Gesamtwertung und Sportarten veröffentlicht und den triumphierten Mannschaften und Sportlern die Auszeichnungsurkunden und Medaillen verliehen.